Hör mir zu, was ich gerade für dich wieder schreibe. Jedes Mal ist es, dass ich meine Gefühle im Text niederschreibe. Das Neueste verfasse, dass an der Seite jemand anders ist. Es tut weh, weil du immer noch nicht aus mein Herz gewandert bist. Es tut weh, dass jemand deine Liebe mit seinen Lippen berührt. Jedes Mal ist der Herzschlag, den ich bis zu den Rippen spür, wenn ich daran denk. Doch ich liege oft im Bett und muss mir sagen, egal wie doll, ich hoffe, zieh ich weg. Ich hab meine Chance verspielt, ich hab dich nicht verdient. Früher warst du meine Sonne, die nur für mich schien. Doch heute sind so viele Wolken davor gedrungen. Und jetzt drehst du allein im Regen vor dein Haus Runden. In der Hoffnung, dass du rauskommst und sagst, hab ich gehört. Ohne dich bin ich, glaub ich, verdammt sittlich verwirrt. Weiß gar nicht, was ich mit der Zeit anstellen soll. Es war, dass ich eigentlich im dunklen Tunnel mit dir in Zelle wollte. Doch ich stehe jetzt hier und weiß es wohin. So orientierungslos und ohne Ahnung, als wäre ich ein Kind. Wie soll es ohne dich gehen? Du warst ein Teil meines Lebens. Jetzt bin ich einsam, weiß ich warum und wann im Regen. Damit du nicht siehst, wie schwach ich wirklich bin. Doch siehst du es jetzt ohne dich? Sterb ich dahin. Mir wurde schließlich mein Lebenslicht viel zu lange genommen. Ist dir schon durch das hier die Bange gekommen? Nein, ich glaube, dann hast du noch nie etwas für mich empfunden. Oder hast du mittlerweile gegen mich den Hass gefunden? Woher soll ich das wissen? Du redest darüber nie mit mir. Das will ich ändern, deswegen geh ich diesen Schritt hier. Denn mir bleibt nichts anderes übrig wegen meiner Trauer. Das über mich ist kein Engel, nein, es ist ein Schauer. Doch ich geh weiter und hoffe, ich komm irgendwann wieder nach Haus. Trotzdem will ich, dass du glücklich bist, ich seh dich an, wie du niederschaust. Ich würde dir helfen, doch ich muss erstmal selbst klarkommen, dass du jemand anders liebst. Wieso hab ich das nicht wahrgenommen? Wir kannten uns doch so gut, konnten uns blind verstehen. Wieso musstest du dann plötzlich so geschwind gehen?